Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Herr Preuß. Deinen Vater hat er umgebracht, deine Mutter hat er angemacht. Und wer nicht schläft in guter Ruhe, dem drückt der Preuß die Augen zu. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Herr Preuß. Der Preuß hat eine blutige Hand, die streckt er übers badische Land. Und alle müssen stille sein, als wie dein Vater unterm Stein. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Herr Preuß zur Rastatt an der Schanz. Da spielt er auf zum Tanz. Da spielt er auf mit Pulver und Blei. So macht er alle Badende frei. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Herr Preuß. Gott aber weiß, wie lange geht, bis das die Freiheit aufersteht. Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz. Schreis, mein Kindlein, schreis, dort draußen.